Am nächsten Nachmittag hatten die drei Freunde allerdings etwas ganz anderes vor. Jagger hatte Geburtstag und Logo und Ivy saßen mit noch anderen Freunden bei den Ulrichs in der gemütlichen Küche. Logo verspeiste gerade das dritte Stück Mohrenkopftorte, als sich Jaggers Mutter mit einer kleinen Schatztruhe zu ihrem Sohn setzte. Ja. Ja, ja. Liebe Gäste, darf ich kurz um eure Aufmerksamkeit bitten? Ich verspreche euch, es dauert nicht lange. Sei doch mal leise. Bin ich froh, dass du keine Ansprache halten willst. Bei dir würde nämlich kein Mensch etwas verstehen. Also, mein lieber Sohn. Aha, es geht also um mich. Na, sowas Ähnliches habe ich befürchtet. Naja, es geht eher um dein Geschenk. Wie? Ich bekomme doch noch etwas? Bisher hat sich hier ja jeder meiner Gäste diesbezüglich in Schweigen gehüllt. Wir haben eben gemeinsam eine Überraschung für dich. Es ist sozusagen ein gemeinsames Gruppenüberraschungsgeschenk. Ein gemeinsames Gruppenüberraschungswunschgeschenk. Hey, cool! Und so ein großes Geschenk passt in so eine kleine Schachtel rein? Also pass auf. Wir alle wissen, dass du zurzeit einen großen Wunsch hast, den aber keiner von uns dir allein erfüllen kann. Genau. Und deshalb haben wir alle zusammengelegt. Einschließlich dein Papa und Oma und Opa. Und schenken dir den Restbetrag, der dir zu deinem neuen Traumfahrrad fehlt. Ihr seid doch verrückt, oder? Herzlichen Glückwunsch, mein Großer. Ey, nein, ich glaub das nicht. Mensch, Manuka Logo. Ivy, ich glaub's einfach nicht. Cool. Happy Birthday, Jagger. Wow. Alles Gute. Happy Birthday, Jagger. Alles Gute. Die Überraschung war Frau Ulrich und den Freunden gelungen. Schon lange sparte Jagger auf ein neues Fahrrad. In seiner Freizeit trug er sogar Prospekte aus, um etwas dazu zu verdienen. Am alten Rad war ständig etwas kaputt und er brauchte den sportlichen Ausgleich zu dem ständigen vor dem Computer sitzen. Spät am Abend, als alle Gäste wieder gegangen waren, saß Jagger glücklich an seinem Schreibtisch und zählte Geld. Zusammen mit dem Geld, das er zum Geburtstag geschenkt bekommen hatte, konnte er sich jetzt sogar noch einen neuen Helm dazu kaufen. Am nächsten Tag ging er gleich nach der Schule zur Bank. Er wollte das Geld auf sein Sparbuch einzahlen. Als er an der Reihe war, erlebte er allerdings eine böse Überraschung.